Bayern 2. Zündfunk extra. Stuart Baker will nicht feiern, aber für einen Besuch des Zündfunk in seinem Büro in London nimmt er sich Zeit. Vor 25 Jahren startete der Brite sein Label Soul Jazz Records. Heute so etwas wie das Archivlabel der Welt. Heißt, die meisten der rund 500 Veröffentlichungen sind Sampler mit alter Musik. Mit seinem kleinen Plattenladen, Plattenlabel-Team, kümmert er sich von Soho aus um verborgene Schätze der Popkultur. Um Verknüpfungen zwischen den Genres und Epochen herzustellen, wie er sagt. Er zeigt uns die Brückenköpfe zwischen Krautrock und Afro, sowie zwischen Techno und Voodoo. Berühmt ist eine Compilation-Serie mit Klassikern des Reggae, von 100% Dynamite bis 500% Dynamite. 1998 hat Soul Jazz damit angefangen, Jamaikas Musikerbe an neue Hörer weiterzugeben. Aber nicht nur das. Wenn man die Titel seiner Sampler liest, New York Noise, Barrio Nuevo, New Orleans Funk, Philadelphia Roots oder New Eureka, dann verraten die jetzt schon, Soul Jazz kümmert sich gern vergessene lokale Szenen und bringt diese auf CD-LP-Download zurück. Versehen mit dem Gütesiegel des allseits geschätzten Londoner Labels. Happy Birthday, Soul Jazz Records. Das Archivlabel der Welt wird 25. Ein Ladenbesuch in London von Ralf Summer. Begonnen hat es mit einem Plattenladen über dem Londoner Dingwalls Club, in dem unter anderem BBC-Radio-DJ Giles Peterson in den 90ern aufgelegt hat, am Sonntagnachmittag. Danach wollten die Tänzer dann gleich die Hits kaufen, einen Stock weiter oben im selben Haus bei Stuart Baker. Und als Baker sich dann einen Traum erfüllte und in den USA vergriffene Funk-, Soul- und Jazz-LPs aufkaufte und nach Europa importierte, da entstand die Idee, selbst ein Label zu gründen. Ein anderer Plattenladen mit angeschlossenem Label aus London stand dabei Pate, Honest Johns, das heute Damon Albarn von den Gorillaz und Blur mitbesitzt. Ein Vierteljahrhundert später, trotz der Billigkonkurrenz durch Streaming-Playlists, steht Soul Jazz als Compilation-Label noch immer gut da. Und der mittlerweile 53-jährige Stuart Baker will weitermachen, solange es geht. Auch ohne den Geburtstag zu feiern. Ich blicke lieber nach vorne als nach hinten. Mit Musik, sagt Stuart Baker. In der nächsten Stunde wählt er seine Favoriten aus den Platten aus, die er selbst zusammengestellt hat. My name is Stuart Baker and I'm the founder of Soul Jazz Records. New Eureka would say Latin Struts by Joe Batan. Basically the record is about how Latin musicians were experimenting with different sounds and also cross-pollinating with their neighbors, which so they're in Harlem, so Latin music mixing with black music, and Latin Struts are a good example of that. Lied von einem Sampler, der die Verbindungen aufzeigt, die es zwischen der lateinamerikanischen und der afroamerikanischen Bevölkerung im New Yorker Stadtteil Harlem gab und gibt. Wir hörten Latin Strut von Joe Batan, Jahrgang 42. Ein Stück vom Soul Jazz Sampler New Eureka, Culture Clash in New York City, Experiments in Latin Music 1970-1977. Batan ist ein afroamerikanisch-philippinischer Musiker und hat den Begriff Sal Soul geprägt für den Mix aus Salsa und Soul und hatte in den 80ern mit Rappo Clappo sogar einen feinen kleinen Hip-Hop-Hit. Ein Wanderer, also zwischen den Welten, genau wie Stuart Baker, ein Brückenbauer. Baker als Chef von Soul Jazz Records London, der wohl wie niemand sonst Vergessenes hochtaucht. Weiter geht's hier im Zündfunk-Playback auf Bayern 2 mit seinen 10 Lieblingssamplern, die er in den letzten 25 Jahren kompiliert hat. New Orleans is a very unique place for the music industry because there was no major record companies in New Orleans. So all the New Orleans music recorded and released there is released on tiny independent labels, which as a record collector is quite fun, and as a sort of detective, it means that there's a lot of very, very good music that not many people know. And Explosions is one of those. It's produced by Eddie Bowe, who's an important figure in the New Orleans. It's one of his many projects that came out on small labels in the early 70s. Okay, New Orleans Funk, Hip Drop by the Explosions. Come on! New Orleans ist ein einzigartiger Ort, vielleicht sogar die Musikstadt schlechthin, sagt Stuart Baker von Soul Jazz Records. Es gab dort kaum große Plattenfirmen, nur kleine Indie-Labels. Weil aber so viel Musik produziert wurde und wird, ist die Stadt für Sammler wie ihn eine Art Himmel auf Erden. Es gab und gibt dort so viele Musik zu entdecken, die nicht richtig vermarktet wurde. Stuart stellte uns einen Produzenten aus New Orleans vor. Eddie Bo, den verstorbenen Veteranen der R&B-Szene, der viel in den 50ern und 60ern auf Singles veröffentlicht hat. Wir hörten seine Explosions mit Hip Drop. Für Baker ein Vorläufer von Funk. Und weiter im Best-of-Programm zum 25-Jährigen. Studio One Rockers is quite important because it was when we first started working with Clement Dodds, Jamaican reggae producer. And we'd done a small bit of work before, but he was a very enigmatic person. He never gave interviews, and so people didn't really know what he was like. And I went to New York. He was living in New York at the time too. He agreed to be interviewed as long as I faxed the questions over before to check. And I was very sort of scared, but also I'm very nervous, but he had a very nice aura, which made you feel comfortable as well. It was a very successful record. So you could take a track like Skylarking by Horace Andy. Skylarking, Skylarking, that's what you used to do today. Skylarking, Skylarking, before they stand up. Der Titelsong seines Debüts von 1972, Skylarking von Horace Andy. Er ist eine der Stimmen Jamaikas und auch von Massive Attack. Sie hatten ihn auf Tour dabei und auf ihrem legendären Debüt. Und Horace Andy arbeitete auch mit dem Mad Professor. Der Raster wohnt inzwischen in London. Das Stück stammt von der Soul Jazz Compilation Studio One Rockers. Es ist eine wichtige Platte für Soul Jazz gewesen, die erste mit Clement Dodds, dem legendären Produzenten Jamaikas. Stuart Baker erzählte mir, dass er in London ganz aufgeregt war damals, wie die Zusammenarbeit denn mit ihm werden würde. Dodd gibt keine Interviews, aber für den Soul Jazz Sampler willigte er ein, solange es Stuart selbst machen würde und die Fragen vorher via Fax schickt. Dann flog Stuart nach New York, wo Clement Todd damals wohnte, traf ihn, er war sehr angenehm, und so konnte Baker die Liner Notes zum Sampler selbst aufschreiben. Doch Ende der Nullerjahre nervte es Baker, dass man ihn nur mit Dub und Soul in Verbindung brachte. Er suchte neue Felder und fand sie in der Musik seiner Jugend. Deutsche elektronische Musik war quite a big record for us. It was important because it was German rock bands like Faust, Can, Rodelius, Cluster, was all stuff that I had actually been listening to before I got into black American music. So it was a bit of an experiment 20 years after having grown up with it, seeing if I could make connections between everything I'd listened to subsequent to that. And it seemed to work quite well, and it was quite interesting because it opened us, sort of made people see us a bit differently as well. You know, they go, hold on, you're called Soul Jazz Records, where's the soul and where's the jazz, you know. Which I think was also something that I was trying to do because I knew that things go in and out of fashion and I needed to keep one step ahead of people and sort of be constantly questioning how people perceived you so that you don't get stuck in a rut. Was it hard for you to find all this German stuff? Even when we put it out in Germany, Germany was somewhat reticent to taking them seriously. But everywhere else, I mean, people really wanted to hear that stuff. And you could take a track, I Want More by Can. Elektronische Musik war ein wichtiger Sampler 2010 für Soul Jazz. Zum einen war es die Musik seiner Jugend. Stuart Baker hörte deutsche Krautrock-Bands wie Faust, Can, Cluster oder Rodelius. Und für Stuart war es auch ein Experiment. Würde er Krautrock aus Deutschland an die afroamerikanische Musik andocken können? Und er hat die Brücke gefunden. Der Rhythmus, der Groove, das sich treiben lassen. Und die Compilation elektronische Musik hat auch geholfen, das Label breiter aufzustellen. Die Leute fragten zwar zum Teil auch, was hat das auf Soul Jazz Records zu suchen? Aber Baker wollte sich eben nicht nur auf schwarze Musik festlegen lassen. Für ihn heißt es, beweglich bleiben, Vorsprung halten oder vorangehen und veröffentlichen, wofür noch nicht alle bereit sind. Auch wenn der Krautrock-Sampler in Deutschland selbst nicht so begeistert aufgenommen wurde wie in anderen Ländern. Wir hörten Can mit ihrem Disco-beeinflussten I Want More von 1976, das damals sogar die englischen Charts erreichte. Stuart Baker traute sich also bald noch mehr Musik abseits von Soul, Jazz und Dub wieder zugänglich zu machen. Punk is what I first listened to, but we did a book with John Savage, who was a sort of writer that I admired, a punk writer, of punk sleeves, and it sort of grew out of that to do a record of independent punk music. And I just really like the idea of being able to put out a punk record as Soul Jazz Records and people sort of accept it, you see what I mean, not sort of go, what the hell are you doing? So I was quite proud of that. I mean, there must have been 6 or 7 albums have come out of it, but if I had to choose one, X Blank X, You're Full of Shit, can you say that? X Blank X is a guy from Electric Eels. Electric Eels are sort of the precursors to punk from Cleveland, and pretty hard to find their, you know, they're pretty underground, but they're also important. Punk war ein weiterer Baustein seiner Jugend. Umso mehr freute sich Stuart Baker über ein Buch, das er mit dem Punk-Autor John Savage verlegen konnte. Ein Buch über Punk-Plattencover. Und daraus entstand die Sampler-Serie Punk 45 mit mehreren LPs voller gesuchter Punk-Singles, vor allem aus den USA. Auch die Freiheit hat er sich mit seinem Label Soul Jazz Records genommen und damit seine herausragende Stellung in Sachen Sampler untermauert. Wir hörten aus der Punk 45-Serie You're Full of Shit von X Blank X, einem Ableger der Electric Eels. Das waren Punk-Verläufer aus Cleveland, Ohio. Absoluter Underground, vergriffen seit Jahrzehnten. Was hat sich Stuart Baker noch gewünscht, als ich ihn in seinem kleinen Büro über seinen Plattenladen in London besucht habe? Den Sampler, mit dem ich auf ihn aufmerksam wurde. Well, we did a series called Dynamite, which was very important, because that was the first time sort of presenting reggae to people who didn't know reggae. That's how I found you. Okay, the records came out of a club that we ran. It was very funny, a bit like a school youth club, but sort of gone bonkers or something, because there was something really weird about it. Very, very popular. It was playing records next to each other, so reggae records plus a soul record. Everyone understood the links, but they weren't. No one had really done it. You know, they're a bit sort of sociologically anarchic. They're not chronologically or musicologically correct, but that was the attraction, the sort of amateurness about them, I think. And Sister Nancy, Bam Bam, was a great big track. Tell me, say one thing Nancy can understand. One thing Nancy can understand. One make them matter about me ambition. Say one make them matter about me ambition. Come and say some of them ask me where me get it from. Tell some of them ask me where me get it from. I told them no, no, it's from creation. I told them no, no, it's from creation. Bam, bam, hey, yo. Auf die Dynamite-Serie ist Stuart Baker besonders stolz, benannt nach der 90er-Jahre-Partyreihe in einem Club in London, bei der Freunde von ihm auflegten und die für Leute gedacht war, die Reggae noch nicht kannten. Es lief Reggae und Soul. Jeder Tänzer verstand die Verbindung und so kunterbunt gestalteten sich dann auch die 5 Compilations aus der Dynamite-Serie von Soul Jazz Records London. Sein Liebling draus, Bam Bam von Sister Nancy, eine Reggae-Hymne, die auf einen Toots and the Maytals-Song aus den 60ern fußt. Bam Bam gilt auch als einer der am meisten gesampelten Reggae-Songs aller Zeiten. Mindestens 75 andere Lieder bedienten sich hier bei Sister Nancy. Sie selbst hat über 30 Jahre lang kein Geld für den Hit gesehen, bevor sie erfolgreich dagegen geklagt hat. 25 Jahre Soul Jazz Records. Das Label als Brücke zwischen den Kulturen. In around 1994, I've traveled to a lot of countries recording essentially sacred music, starting with Cuba and then to Haiti, Guadeloupe, Belize, and last year we went to Nigeria, documenting the African diaspora music's roots, sort of original music, which essentially come out of religion, meant I've got to go to lots of different places and sit in studios with voodoo priests and watch what happens. And that's been quite interesting. But what happened after you were recording the voodoo drums? Did any voodoo happen back in London to you? No, not in London, but I mean, there was quite a lot going on. A lot of times when we were recording, or some of the times, we would have to stop the recording because someone would get possessed. The singer was kept getting possessed, knocking the mics over and everything, and you just have to stop it. She'd have to calm down and then you'd start again. So I would take a track from maybe Voodoo Drums, which is one of those recordings. You know, it's exactly what it says. It's drums, rhythms recorded in Haiti in a small studio. Carl Craig said it was the only record he actually wanted to remix because he could hear the connections between, for instance, techno. And I think that's quite a large part of what I'm interested in doing. Bereits im zweiten Jahr 1994 begann Stuart Baker für sein Label viel zu reisen. Er wollte auch Neues aufnehmen, was noch keiner auf Platte gepresst hatte. Am meisten interessierte er sich für Sacred Music, für heilige Musik. Das heißt, er schnitt religiöse Rituale mit auf Kuba, Haiti, Guadeloupe, Belize, Nigeria. Daraus wurden Dokumente afrikanischer Diaspora in Süd- und Mittelamerika. Roots-Musik enthält ja oft religiöse Motive. Baker suchte Studios auf, in denen Voodoo-Priester tätig waren. Manchmal hat der Zauber dann Musiker ergriffen. Einmal wurde eine Sängerin vom Voodoo so stark heimgesucht, dass sie das Mikrofon herumschleuderte und sie mussten die Aufnahme beenden. Voodoo Drums heißt die Plattenserie von Soul Jazz. Sie wird zum Beispiel von Detroit-Technostar Carl Craig verehrt, weil er die Parallelen von Voodoo-Rhythmen und hypnotischen Club-Sounds sieht und hört. Wie eben bei den Drummers of the Société Absolument Guinea. Dancehall was a sort of, it came out of a book that we published again that was, to me, is a quite amazing book because it captures a period in time that no one else has documented, which is this one woman, Beth Lesser, who took photos and sort of wrote a historical explanation of it all. It's a very well-made book and I'm quite proud of it, and the records sort of go hand in hand with it. Chuckademus and Pliers, The Boom. Yo, I bring you another boom. Chuckademus and Pliers for man in case 24, number 7, 48, number 4. Secular score, come in my youth. It seems to me no matter who I am, you pick the wrong time to test me. Better know. Yeah, dibby dibby beg you, hush up your mouth and you know you can't beat me. You are the Dan, but I'm the commander. I'm from the leader, you have to take order. Move! The general in the area. Back way! How we come fi take over, can't move we. Step on with feet, can't move we. Better know. Too hard to be, can't move we. I'm solid as a rock, can't move we. Watch out, I'm the general. The boom come on. The boom come, the boom come, the boom come on. Tell them one and then the boom come, the boom come on. The boom come, the boom come, the boom come on. Tell them one and then the boom come. Watch out! One come ten sweet, you're testing rock and rock and you're gonna damn bed. See that guy then one come ten sweet, you're testing rock and rock and you're gonna damn bed. We send them come on, they won't kill the whole of them. Mr. Player, Strack and Demons, we not beg nothing, we not move. Because they solid like a rock, then we free up them flip with them, we bounce right back. The boom come on, the boom come, the boom come, the boom come on. Then the whole of them, the boom come, the boom come on. The boom come, the boom come, the boom come. Mr. Player's come for tearing down. Come on! It seems to me no matter who I am, hush up your mouth, cause you know you can't beat me. Nah, nah, nah. You're done, but I'm the commander. I'm from the leader, you have to take order. Move! The general in the area. Back way, because we come fi take over, can't move we. Step on with feet, can't move we. To what be, can't move we. Solid as a rock, can't move we. Watch the rider, we and the good, the better, the best. No guy test, guy try test, so you gonna run them correct. That's why! One come test me, you're testing rock and rock and you're gonna damn bet. Either guy them one come test me, you're testing rock and rock and you're gonna damn bet. We send them come on, they gonna kill the whole of them. Mr. Player, Strack and Demons, we not beg nothing, we not move. Because they sounded like a rock, you lift it up and thing with them. We bounce right back, the boom come on. The boom come, the boom come, the boom come. Tell the whole of them, the boom come, the boom come on. The boom come, the boom come, the boom come. Mr. Player's come for tear it down. Come on! Tell them again, na na na na. Solid as a rock, and you know me not bend. Yeah. Tell it to your enemy, go tell it to your friend. Can't move me, step on my feet. Can't move me, I'm too hard to beat. Can't move me, I'm solid as a rock. Can't move me. Watch the rider, I came, I saw, and I conquer. Mr. Player, Strack and Demons come from the area, we now move. Because it sounded like a rock, them lift me up, them fling me down. We bounce right back, send them come up. We gon' kill the whole of them, Mr. Player, Strack and Demons. We not beg nothing, we have the good, the better, the best. Send no guy test, if a guy try test, we run them correct. That's right, if a guy them one come test me, you're testing rock and rock and you're gon' dead and bed. If a guy them one come test me, come in, Mr. Players, come round the country. I said it, it seems to me no matter who I am, you pick the wrong time to test me. Better know. Yeah, dibby-dibby beg you, hush up your mouth, cause you know you can't beat me. You are the Dan, but I'm the commander. I'm from the leader, you have to take order. Move! The general in the area. Back way, because we come to take over, can't move me. Dancehall Sound, die elektronische Spielweise des Reggae der 80er. Daraus entstand sogar ein Buch bei Soul Jazz. Niemand zuvor hat über Dancehall ein Buch herausgebracht, eine weitere Pionierleistung des Labels. Gekoppelt mit einer Sammlung. Die Compilation heißt Nice Up the Dance. Man sieht viele Fotos von den Dances in den 80ern in Jamaica. Ein Hörbeispiel sind Chaka Demons und Pliers. Hier nicht mit ihrem Charts-Hit Murder, She Wrote, sondern mit The Doom. In Deutschland im Augenblick nicht mehr erhältlich, nicht mal als Stream. Gibt's nur auf YouTube oder hier bei uns. Man merkt schon, dass Soul Jazz Records aus London kommt und diese Stadt auf unheimlich unterschiedliche Musiken zurückgreifen kann. We did an album called Mirror to the Soul, which is about music in the Caribbean. We made a DVD film that was about the Caribbean and Britain's relationship to the Caribbean. And it's a sort of documentary, but it's made using archive footage, just archive footage, newsreels about Britain's colonies, essentially. The reason I like it is because it's a way of what does a record company do and what can you do in different areas that use the same tools but are different. So it's the sort of interpollinating ideas I like. We'll be right back. London is the place for me. London is the place to be. Go to Japan or America, China, India or Australia, but you must come back to London City. Believe me, I am speaking broad-mindedly. I am happy to know this lovely city. I have traveled the world to and fro, met people of stations high and low, but London, this is the place for me. To live in London, one is really comfortable. The people of London are very sociable. They invite you here, they will take you there, and they make you feel like a millionaire. London, this is the place for me. If at night you find out that you are free, you can take a walk down the King's Road in Chelsea. You can sing and dance and enjoy the scene, the most switched on place that has ever been. London, this is the place for me. I cannot complain of the time that I have spent. Living in London is really magnificent. I recommend it as the place to be. I've already planted a family tree in London, and this is the place for me. London is the place for me. Das berühmte karibische Vorfreudelied bei der Ankunft in Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg. London is the place for me, hier in der Version von Edmundo Ross. Vom Sampler Mirror of the Soul, Caribbean Jump Up, Mambo and Calypso 1945-1977. Ein weiteres Experiment. Nach Büchern und Comics, die den Samplern von Soul Jazz beilagen, ist es bei dieser Compilation eine DVD mit altem Fernsehmaterial aus den 50ern. Mit Bildern über die karibischen Kolonien des Commonwealth. Mirror of the Soul sollte zeigen, dass Soul Jazz auf verschiedenen Feldern arbeitet. In Form von LP und DVD, die sich inhaltlich ergänzen. Dafür, dass Stuart Baker einer englischen Familie entstammt, bei der nicht viel Musik lief, hat er es mit Musik ziemlich weit um die Welt gebracht. Universal Sounds of America, which was a record about Black American jazz consciousness and space mixed together. Take the example of the art ensemble of Chicago, Them de Yo-Yo. I remember hearing it in a club first time, as I think a lot of people do, and it's sort of the most powerful jazz record, but it's a dance record at the same time, and it's very experimental, but it's very rhythmical and just incredibly powerful song, really. And you there's not many people hear it and don't remember it. Your head is like a yo-yo, your neck is like a string, your body's like Hindenburg oozing from its skin. Your fan is like two sperm whales floating down the sand. Your voice is like a long fork that's music to your brain. Yeah. Mm-hmm. Ende noch der Sampler Universal Sounds of America von 2000. Eine Sammlung mit ausgesuchtem Black American Jazz voller Consciousness und Space, wie Stuart Baker sagt. Der weiß, dass er privilegierten Spaß bei der Arbeit hat. Und der froh ist, dass er keine Band gegründet hat, sondern bis ins Rentenalter mit Soul Jazz weitermachen will. Der Plattenladen, ein Stock unterm Labelbüro im Londoner Stadtteil Soho, der hilft ihm dabei, musikalisch am Ball zu bleiben. Welcher Laden in der Welt bekommt schon jeden Tag Dutzende von LPs aus aller Herren Länder? Zum Weiterverkaufen in alle Welt. Das längste Lied kommt zum Schluss, beziehungsweise das, was wir noch davon unterkriegen, in dieser Undercover-Geburtstagssendung. Them the Yo-Yo vom Art Ensemble of Chicago von 1970. Es gibt kaum ein kraftvolleres, tanzbareres Jazzstück, sagt Stuart Baker. Und wer es einmal gehört hat, erinnert sich immer daran. Wie sagt der Soul-Jazz-Chef so gern? Musik ist eine besondere Form des Kommunizierens. Happy Birthday Soul Jazz Records. Das Archivlabel der Welt wird 25. Ein Ladenbesuch in London von Ralf Summer. Macht hoch die Türen, die Tor macht weit. Die Türen kommen nach Bayern. Am 6. Februar in die Kammerspiele München und am 7. Februar in den Club Stereo in Nürnberg. Wer die Türen googelt, kommt bei den Doors raus. Die haben so ein Indie-Underground, wie auch immer, Gesicht, aber im Grunde genommen sind dahinter natürlich Marketingstrategien. Maurice Summen und seine ungoogelbaren Türen. Am 6. Februar in den Kammerspielen München und am 7. Februar im Club Stereo in Nürnberg. Präsentiert vom Zündfunk. Und nach den Nachrichten geht sie auf Bayern 2 weiter mit dem Radiomitschnitt von Gregory Porter live in Paris. Moderation Jay Rutledge. Und morgen im Zündfunk extra um 19.05 Uhr 30 Jahre Daydream Nation, ein Zündfunk-Playback über Sonic Youth von Maria Fedorova. Bayern 2 Radiorevue. Nachrichten.